neues Land, den Frieden zu retten. Und was war dann der Dank? Sie legten ihn in Ketten, um Deutschland zu besiegen. Doch Rudolf Hess ließ sich nicht unterkriegen. Rudolf Hess ist ein deutscher Held. Rudolf Hess, du bist ein deutscher Held. Doch deinen Stolz konnten sie nicht brechen. Und deinen Mord werden wir einst rächen. Rudolf Hess ist ein deutscher Held. Rudolf Hess, du bist ein deutscher Held. Rudolf Hess, du bist ein Deutscher.